Ich weiß nicht. Nein, wir hatten keinen Streit. Juan und Leon ist, aber dann wussten sie auf einmal, ich glaube, früher gegen mich, die wollten sich irgendwie gegen mich verschwören. Ich bin mir nicht sicher. 99%. Ich werde sowieso ein Jahr frei nehmen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Schule. Ich werde am Ende noch die Abschlussfahrt der 8-Klässler, also die der 9-Klässler sind, mitmachen. Weil mit denen verstehe ich mich viel besser als mit meiner eigenen Schulklasse. Meine eigene Schulklasse hintergeht mich. Also ich meine, gerne dürfen die Geheimnisse haben, aber das Problem ist, dass ich der Einzige bin, der nicht davon erfahren darf. Das bedeutet, dass es mich was angeht. Weil ich ein bisschen sicherer bin als die anderen, halten. Verschwören. Ich habe denen das, ich habe denen das erzählt. Also ich meine, was die von mir denken, ist mir eigentlich egal, aber. Genau was, also ich meine, das mit dem Band. Ja. Ich habe am Ende noch was nachgeschaut. Meine Ex meinte, es hat sowieso keinen Sinn. Ihre Family stempelte mich als Loser ab. Ich hier mit den Jungs am Fußballplatz. Für viele waren Drogen die Realität. Aber Gott sei Dank habe ich diesen Weg nie gewählt. Denn ich hatte ein Ziel, das sie stets verfolgte. Hin zur Sonne. Weg von. Was ist? Nein. Ich hab kein Geld benutzt. Genau. Ich hab kein Geld gebraucht. Das ist ja die Schuld der anderen. Was? Ja, die Scheiße, die passiert ist. Was passiert? Ich meine, das allergrößte Problem war, dass ich alleine ausgeschlossen wurde. Eine weitere Person und ich die beiden wären eindeutig stärker, aber ich war. Also keiner war außer mir ausgeschlossen, ehrlich. Ich bin auf Matschorgusti. Was soll ich denn sagen? Keine Ahnung. Ausgeschlossen, aber die in Johannes Hamim, die Truppe, die du noch vorne da danach, achso, da wo du angekommen bist, und das hat 10 Minuten. Genau. 10 Minuten ungefähr. 10 Minuten? Ja. Unfallfrei seit 186 Tagen. Nein. Seriöse Aussagen werden nicht ernst genommen. Schleppelte mich als Loser ab. Ich hier mit den Jungs am Fußballplatz. Für viele waren Drogen die Realität. Aber Gott sei Dank habe ich diesen Weg nie gewählt. Denn ich hatte ein Ziel, das ich stets verfolgte. Hin zur Sonne, weg von der Regenwolke. Ich ging den Weg alleine hoch. Und heute sind wir 2 Millionen. Mama ist ihre Zweifel los, denn es wurde etwas aus ihrem kleinen Sohn. Ich besteig den Thron, ich bin King of Prank. Muss mir nicht vorstellen, weil ihr mich bestimmt schon kennt. Ich bin Leo Mascher und bald rufen sie es auf jedem Konzert. 2 Millionen, 2 Millionen. Und ich muss das Licht das Ganze los. Darum, Teddybär aus Thailand zurückzuholen, welcher dort verloren gegangen ist. Ja, ein Bär, ein Schulmaskottchen, mussten die da zurückholen. Was denn? Ich habe schon zweimal gesagt. Mein Mann hat wieder Tierwald zurückholen müssen. Ein Spielzeugbär. Was kommt aus Thailand. Warum ist es hier noch so heiß? Können wir uns nicht eine echte Garage leisten? Ich hole auch Fleisch. Ich habe keine Ahnung, was. Ich habe keine Ahnung. Piss mich nicht damit schon mal an. Vielen Dank. Die Klassenfahrt war zwar sehr unterhaltsam, aber. Ich habe auch nicht so tolle Sachen, die passiert sind. Also wie zum Beispiel, dass sich alle gegen mich verschworen haben. Ist doch klar, dass ich so reagiere. Die tun so, als ob das unnormal wäre, wie ich reagiert habe. Nee, das ist nicht unnormal. Ist auch klar, dass ich mich bedroht fühle, wenn sich alle gegen mich verschwören. Warum denkst du so? Die haben alle irgendein Geheimnis. Die haben alle über irgendetwas geredet, wo ich nicht zuhören dürfte. Dürfte? Wer sagte, du dürfst nicht? Jeder, der in diesem Raum war, wollte mich raushaben. Ganz einfach. Wirklich? Aber das bedeutet nicht. Aha, Mann, nicht bedeutet. Es geht nur um Hallo, du. Kannst du dich bitte fern von mir halten? Ich? Ja. Warum uns auch? Du bist. Chimige? Ja, sind meine Freunde da gar nicht von ihm. Guck, als mein Duo geschickt. Chico? Armin. Chico, was war das? Mein Restaurant, nur bei Alice bekommen, natürlich auf eine Fernbank. Ja, noch ein Restaurant, wo sind alle? Bosch. Malu hat auch geschnarcht. Malu? Ja, Malu schnarcht auch. Man geht doch auch zu Malu. Die waren, Peli und Malu haben die allerletzte Nacht auf dem Bett von Martin verbracht, weil Martin nicht schlafen konnte. Martin ist auch wach geblieben bis 5 Uhr ungefähr. Aha, Malu, aber Peli nur unter Malu, habe ich das? Ja. Weiß ich nicht. مالو با پلی و تو من خودشون میخوابیدن دیگه اکرانه اقدر چیزی مثلا یک کلام با من حرف نزد تا آرمین من به من دست داد و گفت ایش گیه بای تا ایچی دیگه نمید همین سریع میخواست بره فقط چون تاکسی ما منتظرش بود ما تازه 10 دقیقه میگیم ما منتظر موندیم رفت اومد دیدم داره میره تو سراغ یعنی تا وقتی تو رفته بودی اینو منتظر بودم تو بیای فقط آرمین ما هیتازه اونجا بودم وی لانگ هاتست تو مش تو وارتن آرمین فور ماما اونگفه 10 مینوت حال شون نه نه ویس نه گفت 10 دقیقه اون آقای گفت نه تو بینا خود تو راه به من یک چیز فرستاد گفت که من الان تو اینجا هستم خب این اسمس فرستاد گفت رسیده آره اونجا معلومه که کی رسیدن اما وقتی که رسیدن پس 10 دقیقه منتظر بود از اون فهمید خب اونا اونم بنده ها خسته بیاریم خیلی من فقط گفتم فیلم لک داشتی که وقتت هم فقط اینو گفتم آره میگه چی؟ تو سال وقتی رسیدی به پولانده میگه میرسی بودم وقتی رسیدی دهم و دو چلو پنج بودم سال وقت رسیدم ولی اینا زودتر رسیده بودم میدونم همینه میخوام بگم یعنی تو هم نمیتونیم نمیتونم برام چیز بکنم بزنیم بکنم من ترجیح میدم تو بری برای آریان من خود خستم آمین به احتیازم توضیح داره گفته که اینا من آسکش رو سن میکرد کردن از امتان گفتی باری کرد Das ist aber nicht das Problem, sondern dass ich der Einzige war, der ausgeschlossen ist. Da muss ich mir doch Sorgen machen. Wenn es andere Personen gäbe, die auch ausgeschlossen werden, dann wäre das kein Problem. Aber wenn alle hinter meinen Rücken über mich reden, natürlich ist das dann ein Problem. Mir haben ihnen auch alles gesagt. Sie haben gesagt, dass Armin ohne Armin kam. Das ist Nee, wo wollt ihr das wissen? Die haben natürlich was anderes geredet. Es hat Stunden gedauert, über zwei Tage hinaus war das. Armin, du hast die war schon Baschi, weil die ohne Darmi warst. Ja, die wollten immer nur, dass ich rausgehe. Besonders dieser Juan, der hat immer die allergrößte Fresse. Echt? Ja. Er hat ausdrücklich gesagt, dass bitte rausbleiben oder so. Und der hat gesagt, du solltest in dein eigenes Zimmer gehen und so. Beim ersten habe ich auf ihn gehört, aber danach, als die zu viert war, ne, da wollte ich da reingehen. Weil die dich jetzt mal sehr erfreuen können, die haben das Armin. Nee, Juan. Juan. Juan. Was heißt das? Was heißt das? Mit Gustav hier und so eine Bestimmung? Juan hat gesagt, Entschuldigung. Nein, er hat sich nicht entschuldigt. Er wollte einfach, dass ich das Zimmer verlasse. Und zwar dort, als noch 10 bis 15 andere Personen dort waren. Na, weil ich schon eine Bestimmung. Also ich kann meine Klasse nicht mehr ernst nehmen. Nachdem so etwas passiert ist, dass ich so dreist von vorne bis hinten hintergangen werde. Ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr in meine eigene Schulklasse. Ich bin auch froh, dass ich diesen gesamten Abschaum jetzt los bin. Ich weiß jetzt nicht, welche Seite gewonnen haben. Die denken, die hätten gewonnen, weil ich muss schon jetzt, das war gestern Abend, glaube ich, jetzt am vorherigen Abend damit anfangen, wenn ich meine Sachen einzupacken. Julia, Julia hat sich für die dämliche Aktion von gestern entschuldigt. Ja, sie hat sich entschuldigt, damit ich weniger wütend bin. Ja, aber sie meinte wirklich nicht so entschuldigen. Ja. War gar nie so gemein. Gar nie so gemein. Ja, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht so gemein. Der Juan, der hat aber immer gesagt, also ich habe einfach nichts geantwortet darauf und. Ja, warum schon nein? Julian, schieße. Ein Moment. Ich habe auch keine Lust mehr darauf, weil da immer weiche Stellen im Kern drin sind. Nach und nach. Aber mein Mirror, ich gehe mich gerade. Ungarisch war die Nadel, ja. Geht los. Ich habe heute Abend nicht mehr Schabbat, ich bin da hart verschieden. Ja, machen wir mal den Boden. Ah, komm raus! Das war nicht ein Moment. So, genau so. Komplett daneben gezielt. Moment. Ja, aber eines wollte ich sagen, mit dieser Schulklasse möchte ich so wenig noch zu tun haben, nachdem ich so dreist hintergangen wurde, wie es auch nur in irgendeiner Weise möglich ist. Aber warum liegt dieser Karton auf meinen Rechner? Welches Arschloch hat es darauf gestellt? Welches Arschloch hat das Karton auf meinen Rechner gestellt? Ganz ehrlich, nachdem ich so dreist von meiner eigenen Schulklasse hintergangen wurde, muss ich dir auch überhaupt gar nicht mehr vertrauen. Ja, überhaupt kein Vertrauen mehr. Doch logisch, nachdem ich so dreist hintergangen wurde. Dann ist doch alles in Ordnung.

ist denn der Koffer? Ach, da. Ja, eine Sache fehlt noch. Eine Sache fehlt noch. Wo sind denn die Kopfhörer? Ach, da. Alles klar.